Zum Tod der Frau Liu Mingyong vor Sitzenden des Zentralkomitees der religiösen Zhongshan-Partei, Mitglied des Präsidiums und Abgeordneten der obersten Volksversammlung der DVRK, besuchten am 24. November die Funktionäre der Partei, Marktorgane, gesellschaftlichen Organisationen, Ministerien und zentralen Institutionen sowie die Werktätigen verschiedener Kreise und Schichten ihren Sarg und bezeigten ihre tiefe Trauer.